Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 6 bis 7. Einige haben dieses Ziel jedoch völlig verfehlt und vertun ihre Zeit mit leerem Geschwätz. Sie möchten gern als Lehrer des Gesetzes gelten, verstehen aber selbst nicht, wovon sie reden und was sie so nachdrücklich behaupten. Gott segne dieses Wort. Zeitverschwendung. In diesem Bibelversen aus dem 1. Timotheusbrief warnt uns, lernen wir mehr über Zeitverschwendung. Und Paulus warnt Timotheus hier, dass es eben Leute gibt, die Zeit anderer Menschen verschwenden. Und wichtig ist für uns zu verstehen, dass das Ziel ist eben, dass wir uns fernhalten von falschen Irrlehren und also Sachen, die nicht bibelbasiert sind, ja, und auch Leute, die eben Jesus Christus als Gott im Fleische ablehnen. Und es gibt so viele Impulse und Einflüsse auch in unserem täglichen Leben, ob das nun irgendwie Unterhaltung ist oder Filme, Musik, Video, Videospiele, Bücher, Comics, was es nicht alles gibt. Und wichtig ist zu verstehen, dass wir leider auch sehr viel Zeit verschwenden können mit Sachen, die einfach, die keinen ewigen Wert haben. Und das ist eben dieses Ziel, wovon Paulus uns schreibt hier, dass dieses Ziel völlig verfehlt wird. Und das ist letztendlich Zeit, das ist leeres Geschwätz. Und wir tun gut daran, uns fernzuhalten. Was ich ihm gesagt habe, das sind Sachen, wo wir uns selber fernhalten können, ja, also von all diesen Medien und Sachen und was es auch sonst nicht alles gibt. Und eben auch verstehen, dass es eben auch Menschen gibt, Leute, die Irrlehren hin, also das sind Lehrer des Gesetzes hier, Leute, die also vorgeben, Jesus Christus zu folgen und im Namen von Jesus Christus Dinge zu lehren über den Glauben oder was auch immer das ist, aber letztendlich sind deren Herzen Jesus Christus nicht zugewandt. Und der einzige Weg, wie wir als Christen, die wir eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben, uns davon fernzuhalten, ist unser tagtägliches Bibellesen, unsere Bibel Zeit, die wir mit Jesus verbringen in der Bibel. Und nach einer Zeit werden wir auch, je mehr wir die Bibel lesen, verstehen wir mehr und mehr, dass sich hier eben Gottes Herz und Gottes Geist und Seele und unser Herrgott, unser allmächtiger Herrgott, sich ausgedrückt hat in der Bibel, im Alten Testament und im Neuen Testament. Und wir sehen auch, das ist überhaupt nicht nach einer Zeit, sehen wir, Mensch, das ist ja überhaupt nicht langweilig, das ist ja richtig spannend. Und das ist es auch. Also die Geschichte, so wie sich unser Jesus Christus dargestellt hat und auch was wir in der Bibel lesen, ist ganz, also langweilig ist das nicht. Das seht ihr dann, je mehr Zeit ihr verbringt in der Bibel. Aber worauf es ankommt, ist eben, dass wir wirklich gute, wertvolle Zeit, denn unsere Zeit ist kostbar. Und dass wir unsere Zeit gut, dass wir gut tun, unsere Zeit mit Jesus zu verbringen in der Bibel und auch so und nur so in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen können. Ganz abgesehen davon, dass wir, dass Gott, unser Jesus Christus, einen persönlichen Zeitrahmen hat und einen Plan und einen Zeitrahmen für jeden Menschen. Und so tun wir gut daran, uns fernzuhalten von leerem Geschwätz zum Beispiel und andere Dinge, die uns von Jesus Christus fernhalten. Und Ja, darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir danken dir hier für diesen Bibelvers hier, diese Bibelverse aus dem 1. Timotheusbrief. Und dass du uns hilfst, dass wir keine Zeit verschwenden, denn unsere Zeit ist kostbar. Und dass wir auch verstehen, dass du dein Wille ist, dass nicht nur alle Menschen zu dir kommen als reuige Sünder, sondern dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen und keine Zeit verschwenden wollen, sondern dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen wollen. Und so tun wir gut daran, tagtäglich in die Bibel zu gehen, zu lesen in deinem lebendigen Wort. Und du hilfst uns dann, keine Zeit zu verschwenden. Zeit in der Bibel ist niemals Zeit verschwendet, sondern immer Zeit gewonnene Zeit. Und wir danken dir für dein Wort, für die Bibel und vor allem, dass du für uns bist, uns liebst. Und unser liebender, gnädiger himmlischer Vater bist. Wir danken dir für dein Wort und für das, alles das, was du für uns tagtäglich tust, was wir selber in einer Kraft nie tun können. Wir danken dir und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.